Okay, klappt alles ganz gut. Ist die Uhrzeit 1:08, das ist jetzt, ja? Ja. Das ist. Ich muss mich so wissen. Der Rekorder schreibt immer die Zahlen, Uhrzeiten, das Datum da rein. Ich bin ein bisschen orientierend, weil die Stunden und Minuten sind. Aber das scheint zu funktionieren. Was für den Podcast ist, ja, nee. Es gibt immer so Sachen, da muss ich mich dran gewöhnen, dass, natürlich ist es halt thematisch, dass immer wieder mal so eine Kerze, ne, könntest du vielleicht diese kleine Story-Partei zumindest vorübergehen, die möchte das nicht, es gibt ja immer so Sachen, die Bock haben ja auch Archive, wo Sachen drin stehen, die kann auch angehen. Dass wir das dann erstmal auslassen, zumindest vorübergehend, bis wir die Zuschauer so weit informiert haben, dass sie wissen, dass das zwar illegal ist, aber moralisch vertretbar. So. Also es geht um Partei, wo ich da so richtig dran nutzen kann. Ja. Tipps, die man nutzen kann, ja? Ich würde da so gerne drüber reden, was. Ja, ich weiß nicht. Du kannst es jetzt tun oder lassen. Ich meine, letztendlich, können jetzt Thema. Ja, ich weiß nicht. Bis nach 1 Uhr. Also durchaus eine Sendezeit, wo man darauf eingehen könnte. Ist nur die Frage, ob das geht. Ne? Oder wie die Choppers wechseln. Da waren das Zeitpunkt, Leute. Da hatten wir die D-Faktoren eher. Die D-Faktoren hatten. Die Faktoren sind nämlich halt, dass das, also nicht, dass die Technologie nicht in Elfen nicht umsetzbar ist, ne. Die heißen eigentlich Elektronen, irgendwie so, eigentlich was euch dann das G-Faktoren zum Thema, aber eigentlich so was, ursprünglich hätte ich das noch falsch gemerkt, aber, das so ist, dass ich halt unbedingt erklären will, wie wir das technisch umgesetzt haben, aber ich habe dann auch, ich sag mal, in der Probeaufnahme gemerkt, dass mit dem theoretischen Hintergrund, also ich habe ihn aufgeschrieben, den ganzen theoretischen Hintergrund, wie das funktioniert. Und aber ich sag mal, ich habe da vorher so daran, bleibt nochmal, also ich weiß nicht, was muss die offizielle E-Mail-Adresse präsenten? So. Das geht schon, also man kriegt die manchmal dann auch so, wenn wir müssen, dass so eine Mail schreiben. Das ist ein bisschen anders als ein Server normalerweise, ich habe vor. Aber auf jeden Fall, was wir machen, wenn die Amerikaner Trump Präsidenten wählen, wollte ich aus organisatorischen Gründen mit der USA zusammenarbeiten muss und der NSA, dann muss ich halt mit dem Präsidenten teilweise Sachen klären. Und wenn die Amerikaner meinen, wir müssen das mit Trump machen, der für den Präsidenten wählen, dann muss ich den ganz normal wie ein Präsident behandeln. Das ist der echt nicht böse, der ist ja kein böser Mensch. Ich habe jetzt vielleicht etwas, hat eigenartige Ansichten und merkwürdige Ideen, aber ist ja für sich ein böser Mensch, der will ja Gutes tun. Ob das jetzt der richtige Weg ist, ja, das geht mich auch nicht an. Also, wenn er meint, er muss was machen und die Leute haben ihn gewählt, dann muss ich darüber reden. Ne? So. Das ist ja, das ist richtig geschrieben. Das Dumme ist, ich kann das erklären, aber man kann das auch nachlesen. Also ich habe das ja alles notiert. Also den Text habe ich ja. Es geht praktisch nur um den theoretischen Untergrund von diesen Splatter-Dingern in Elfen. Das ist so ein YouTube-Video, ne, wo so ein, was ist das? So ein Android-Flatter Mädchen, die auf dem Mädchen hat, mit Maske auf. Und wenn sich ein Soldat auf 2 Meter nähert, dann wird er ziemlich heftig enthauptet. Einfach weil er so irgendwelche Sachen so ständig flüchtet, was man die gar nicht sieht. Und die Physik dahinter, die habe ich dann halt mal erklärt, wie die funktioniert. Und irgendwie meinten die dann wohl auch so, ich hatte auch die auf Catch wieder eine Rolle. Und dann habe ich die dann so geschildert und dann kam jetzt ziemlich schnell zum Ergebnis, was man da braucht, um die zu bauen. Das Problem ist, dass diese Bewegung von diesen Dingern so irrsinnig komplex zu erklären, dass ich. Also die Leute sind ja schon auf der Vorzugwerk durch diese Zeit, also jetzt zu Reproduce of Time, zu schwer. Ne? Und ich sag mal, wenn die Sache zu schwer ist, dann ist das sicher für einen Fernbestudenten eine eingängige, gute Erklärung, das versteht man auch. Ne? Aber ich sag mal, für Normale ist das dann irgendwie bestimmt toll, das mal zu hören, wie man sich auf der Kerstin anhört, aber vielleicht versteht man das sogar noch irgendwie, aber irgendwie, meine immer, dass es dann auch nur begrenzt interessant ist. Man kann sich das so nur, aber die Texte sind ja auch nicht zugänglich. Also, man kann sich das dann mal reinziehen und dann in Ruhe das durchhören. Und auf jeden Fall haben wir da verschiedene Varianten. Zum Beispiel eine, mit der kann man 100 Grenze draufstellen. Das heißt, diese Dezentralanwendung. Das ist jetzt wieder. Wir leiten, das ist erstmal, dass diese Idee, die jetzt kommt über diese Technologie, okay, ich habe ja gesagt, dass ich mich bemühe, so ein bisschen auf Geschichte zu gehen, also deswegen haben wir auch den Probelauf dann einfach abgebrochen, weil es war einfach zu viel, wo ich so dachte, wir haben natürlich einfach ein bisschen geprobt und ich musste mich ein bisschen aufs Mikro gewöhnen und ist ja die Sache, ne? Ist halt so eine Sache, gerade das SDT, die Sachen, potenzielle Außerirdische nackt und so, ne. Ach, die mögen ja immer alles ziemlich. Aber ich versuche zumindest dann so, Bali-Dege, alles zu ziehen, was geht. Also, Bali-Dege, ja. Wie so Porno, den man gerade noch so drehen kann, ja. Aber ich versuche ja immer so dieses Inquiry for Declassification durchzukriegen. Ja. Ja, Inquiry for das ist auch illegal. Ja, und das ist ein ganz normaler Menüprogramm, NSA, der komplett in Reim operiert. Und das aus gutem Grund. Ich dachte, wir haben eine offizielle E-Mail-Seite, wo so steht, was wir an Stellenanzeigen haben und so. Ja, wir setzen uns immer alles ins Internet, weißt du. Da haben wir offen und transparent sind als komplett geheime Organisation. Ich hab doch gedacht, irgendwie funktioniert es mit dem Geheimhalten meiner Meinung nicht so gut. Ja, das ist das Problem. Das wird, glaube ich, so nie veröffentlicht werden, oder? Nö, wahrscheinlich nicht. Jetzt frage ich mich natürlich, was ich hier mache, überhaupt sind. Ich meine, wenn ich sag mal, meine Sendung eher zurückgeschnitten wird, bis auf Diskussionen über einige Farben, die sind ziemlich verschärft irgendwo runterbringt. Eigentlich auch Sinn macht, um sowas noch auszuzeichnen, ne? Also, nee, also, das soll ich machen, also, das ist klar, ich denke mal so auftreten, ne? Weil, irgendwo kein Radiosender mehr oder weniger statt zu schildern, wo du so denkst, ob das so alles so ist, wie ich das gescheit, ne? Bei 20. Ja, genau, das ist das Problem. Ne? Das ist so die Sache. Kann man denen das zumuten, der Bevölkerung? Weil ich weiß mittlerweile mehr oder weniger freiwillig ganz viele Sachen, wo ich denke, ob das so legal ist. Ne? Oder darf man nicht drüber reden? Oder? Ich sag mal, ich denke auch ein bisschen an meinem Leben. Ich bin ja relativ früh mit dem Oriente. Ich lebe ganz gut und ich hoffe zu essen. Also ich habe so viel Wissen mir angeeignet und ich so denke, im Grunde macht das Sinn weiterzuleben, ne? Das ist natürlich doof, ne? Das liebe die mich wahrscheinlich umliegen, weil ich habe so viele praktische Sachen und ich finde ja auch Technologien, die unbedingt brauchen, ne? Also ich bin ja auch nicht so, wie ich sage, ich veröffentliche das irgendwie so, wenn ich so was rausfinde, das Ding ist halt, ich habe auch nicht gekriegt. Natürlich, das ist aber auch geheim. Ach so. Also, ja, das ist scheiße, ne? Das macht mir das Ganze jetzt aber nicht unbedingt einfacher. Ja. Also, ja, das stimmt. Die eigentliche Vorstellung, also mir ist es halt ziemlich egal, also die Story ist ja eh dieselbe. Es gibt eine gewisse Anzahl von Story-Elementen, die ich jetzt nach und nach erkläre. Der Aufbau der Norm, wie das zustande ging, die Strukturen und so, warum die bestimmte gesellschaftliche Funktionen so nicht haben wie wir. Also ich sag mal, der Bestand an sich ist ja klar, aber wie komme ich an die verschiedenen, ich sag mal, Story-Elemente, das ist ein bisschen wie das, was ich erkennbar machen wollte. Also da finde ich, gehe ich ganz individuell auf die Studenten ein. Und setzt das um, was sie wirklich wollen. Das heißt also, da mein Stoff, also meine Texte von Theorie sowieso aus modularen Blöcken bestehen, bestimmen die Studenten im Grunde so die Reihenfolge, in der sie das lernen. Das wissen die vielleicht früher. Aber das wirkt dann in der Summe so, als hätten sie einen individuellen Lehrplan, der ganz genau auf sie eingeht. Letztendlich bestimmen die nur die Reihenfolge der Sachen, die wir lernen. Aber das wirkt dann auch viel individueller, als wenn man sich das einfach so irgendwo strukturiert vorsetzt. Das strukturiert sowieso nicht mein Ding. Natürlich war das meine Seite beim Start. Wir haben da auch mal so ein bisschen Probeunterricht gemacht. Und das ist halt ganz gut, oder? Ja. Ich meine, momentan bin ich allen Leuten die gleichen Teile der Sendung zukommen, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn das wiederholt wird, also gerade bestimmte Elemente häufen sich, ja. Die erzähle ich auch gerne, ne? Ja, ich habe gesagt, wir haben auch Wiederholungen. Bestimmte Elemente sind einfach für mich persönlich interessant, dass ich die gerne nochmal im Kopf durchgehe, einfach um besser zu verstehen. Und zum Beispiel, ja, es sind aber so Sachen, das ist ein bisschen wie, eine, wie im Fernsehen, wo irgendwas für Hook und Jack war. Die Frage gucke ich mir immer gerne mal an. So geht mir das auch immer. Dann lasse ich hier dann bestimmte Story-Elemente nochmal durch. Erzähle dann noch so ein paar Sachen, die ich vielleicht vorher vergessen oder gesehen habe. Ist dann halt nicht so eine klassische Wiederholung, wo ein Programmbeitrag komplett wiederholt wird im O-Ton, ne? So ganz normale Aufzeichnung, sondern ich erlebe das nochmal von einem Auge, wie es war, erzähle nochmal ein paar Sachen, Anekdoten dazu, die da interessant waren. Oder nimm da eine Story in Abzweigung und erzähle dann da und dort mal für die falschen Hintergrund als ausführlicher. Was jetzt mit Jonas? Der vielleicht ist aufgestiegen, der muss ja nicht tot sein. Also das Ding ist, ich habe so Crossover-Universum. Ja, ein Crossover-Universum. Und Jonas ist auch. Das hat das früher eigentlich gedacht, dass ich eine ganze Menge Rollen habe oder Typen, die in anderen Fantasy-Serien einen Platz haben. Das ist aber, ich sag mal, der Background, was anderes ist. Bei mir ist es ja eine für mich telepathische Erfahrung oder eine astrale Wahrnehmung. Das heißt aber, dass bei mir viele Sachen ganz anders sind. Das ist dann natürlich nicht dieses klassische etwas aus dem Fernsehen. Wobei natürlich viele Elemente ähnlich sind, ne? Aber viele Sachen sind auch ganz anders, als was man eben so im Fernsehen präsentiert. Gerade, ich sag mal, bei hyperdimensionalen Strukturen und, ja, hyperdimensionalen Strukturen. Ja, ich mach mir so ein paar Notizen. Das Ding ist, gerade so im Bereich Geldwäsche, ja, Geldwäsche, ja. Das ist immer ganz schön. Ja, das will ich auch tun. Das ist einfach nicht, dass die Sachen, die ich mache, die sind nicht illegal, ja. Nein, die Sachen, die mache ich ja nicht illegal. Ich mache das Geld einfach nur aus Gewohnheit. Und wenn dann doch mal der Stadtverband zur Tür steht, dann sind auch die Bücher immer sauber, ne? Und wenn man sich erwischt, dann ist das eigentlich und nur so zur Sicherheit, also einfach so zur Übung oder einfach zu sehen, ob da was passiert, wenn ich so ziemlich mal halt eine Geldwäsche zeige, oder? Das klingt jetzt, ich meine, da waren ja vielleicht doch so ein paar Aktionen, ich sag mal, die moralisch nicht so in Ordnung. Du fandest das nicht moralisch in Ordnung, alles klar. Ich meine, das war auch moralisch rechtzeitig, was du gemacht hast, das war auch in Ordnung. Aber es gibt da durchaus wahrscheinlich auch Aktionen, die ganz anders sehen. Und das ist ja so das Problem. Zum Beispiel, dass wenn du so einen intergalaktischen Bankserver, ich sag mal, lahmlegst, weil du deine eigene Bank durchdrücken willst, ist natürlich, das ist normal, das ist eine ganz normale wirtschaftliche Aktion. Das ist aber echt, die wollten meine Bank nicht haben. Ich fand die gut, ich fand sie überzeugt. Ich dachte, das wird ein richtiger Erfolgskracher. Kommen die mir da an und meinen irgendwie von wegen, ich wäre ein gesuchter Verbrecher und dürfte eine Bank so gar nicht führen. Und das fand ich natürlich nicht in Ordnung, weil die Bank war mir viel zu teuer und das ganze Zertifizierungssystem war so kritisch. Dieses Beglaubigungssystem, das Geld, das von mir alles zu teuer, dachte ich, das kann ich besser und Ah, und da haben sie sich dann so gedacht, dass sie den Bankführer unwiderruflich vernichten und die sich nie wieder eine Bank aufbauen können, außer wie jetzt in deiner Bank, ja? Ja. Aber das hat ihn nicht so richtig überzeugt, ja. Nein. Und nach einigen langen Wochen ohne Bank, ja. Ja, das soll ich beeinflussen, übrigens, ja. Ich mach das ungern, aber die Aliens haben, also nicht, dass hier was passiert, aber kann sein, dass sobald ich als Präsident bei den abgesetzt bin, weil die haben eine relativ entspannte Form der Diktatur, könnte es sein, dass du, also ich würde jetzt nicht unbedingt das Feld anreisen zu unbekannten Aliens, weil die könnten im Gegensatz zu uns da Sachen rein interpretieren bei diesem Marshall, das sieht das, und kann die auch nicht wirklich abdecken. Und ist ja die Sache, ne? Wenn man so, ich sag mal, so interne Sachen über Sicherheitsstruktur preisgibt und dann steckt man da in so einen Prozess drin und dann stellen die fest, dass eventuell, dass man das als Verbrechen interpretieren könnte, für das man tatsächlich verurteilt werden kann. Das ist lieber noch so ein Gedanken, so heißt es, wo wir über irgendwelche anderen Kontrollen aufgelegt haben, die keine Ahnung haben, aber die scheinen ja irgendwas einsetzt jetzt so. Weil das ja für die eine riesige Katastrophe war, wo die wochenlang keine Bank hatten. Das haben die immer noch nicht. Echt? Du hast. Ja, da irgendwas das passiert. Irgendwie haben die noch Probleme. Ich meine, du nutzt den Computer, aber irgendwie können sie den nicht bedienen. Ja, ich wundere mich auch die ganze Zeit, dass das Ding noch nicht wieder freigestellt hat. Also irgendwie hast du es geschafft, da so einen neuen zu kriegen und deine die Prozessorkraft oder irgendwie die Hardware zu nutzen, aber irgendwie funktioniert das nur mit deiner vorgeschalteten Seite. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Das ist nur eine Frage, weil eigentlich kriegen das Ding zum Laufen. Ich dachte erst, das ist so, weil ich die Prozessor noch einbilden muss und eine zweite Waffel, aber irgendwie gibt es wohl, also ich glaube, das ist so eine Story, die erlebe ich ja auch, wenn ich eigentlich erzähle. Ich das Problem und die haben total das Problem und also die Verschlüsselung dieser Systeme stellt sich auch, ich sag mal, sieht so ein bisschen aus wie ganz viele Würfel, die in Schichten übereinander wandern und dann, ich weiß nicht mehr, was das ist, aber ich habe die dann mal aufgeregt und da rechts gemacht und zudem kann meine, ich sag mal, LibreOffice Banking AI, darauf zugreifen und die Rechenkraft nutzen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Das funktioniert ja gar nicht. Vielleicht habe ich dann noch irgendwas von den Nutzen, ich weiß nicht. Das wird sich bestimmt noch klären, ob das irgendwie so ein Wirrwarr da ist, ob das wirklich was machen kann. Weil eigentlich wollte ich sowieso viel lieber andere Rechtsakte benutzen, aber ich meine, man muss das. Achso, ich weiß gar nicht, ob das geht. Nein, ich habe zumindest versucht, dass sie mir freizuschalten. Ich dachte, du dachtest hier so, ich bin ja kein Unmensch. Ja, natürlich bist du kein Unmensch. Du bist ein ganz bewusster Vorsatz an den Namen ihrer Außenabteilung gegangen und hast da ein bisschen um eine Stelle verschoben. Das dazu führte, dass ganze Zivilisationen keine finanziellen Handwerksfunde führen kann. Ja. Und ist klar, dass, wenn die rausfinden, wer das war, das ärgert das. Ne? Genau, das ist ja spannend. Das ist ja praktisch die, dass ich so ein bisschen schilder, was mir hier gerade passiert. Ne? Also, die werden natürlich auf Dauer nicht besonders. Also, das Militär hat auch schon das Problem gehabt, dass schon im Vorhaus gesagt wurde, so und so vielleicht auch maximal noch zu leben, aber die Norm und seine die Regeln, das sind immer so, eigentlich dann auch so einigen verängstigten, anschließend langweiligen Soldaten, die sich passiert. Ne? Habe ich ja gedacht, das ist immer so, dass du denkst, demnächst könnten die wirklich. Ja, aber es kommt mir so erschreckend realistisch. Das ist ja Sinn der Story. Und du denkst dir dann so, wenn du so die Texte mit dir wirst, dann habe ich gedacht, ich habe ja diese Bewohnerin, also Bewohnerin, erlebt, wie die so ihre Eigenwelt, ne? Diese innere Kopfwelt, mit der kommuniziert so etwas in den Regeln. Und das fand ich sehr inspirierend. Ich mache das ja schon lange, ne? Aber das dann aufzuzeigen und so. Einfach mal so. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Frau im Buch sagen würde, mein Internet-Akron, das kann ich nicht. Das ist einfach viel zu langsam. Aber ich hatte den USB-Zimmer, ja. Ja. Das ist die Frage, ob die das vielleicht tatsächlich von den Kopf gelassen hat. Es gab da auch eine Militärkritik, dass kein militärer Verstand das zulässt, dass so Leute wie du weiter an dem, dass sie sich darauf angelassen haben, oder nicht? Ja, ich habe da spezielle Zugriffssysteme, da kann man nicht viel machen. Ach, du hast gar kein Genehmigung dafür. Brauche ich auch nicht, ich mache, was ich will. Das ist meine Fantasie und wenn mir das in Kram passt, dass ich hier rechne, dass ich da, ne, da ist zur Zeit ist, da kann ich eigentlich rechnen, dass ich dann da ganz mega reingeklappt habe, ganz sicher. Das ist nicht so, die haben von dem mit Chaos gestürzt. Die haben seit Monaten nicht vernünftig zu helfen. Und eigentlich unternehmen die nicht gegen uns. Ja, wie gesagt, das ist ganz mein Problem. Also ich hätte dafür gesorgt, dass meine Leute, die sie wirklich vertrauen brauchen, dass sie die Möglichkeit haben, bei den Bergbeschuss zu machen. Ist ja nicht so, dass alle hungern müssen. Nein. Okay, moralisch zu einer Zeit, deine Verbrecher, Syndikate, das sind ja Syndikate, das sind teilweise verrückte Syndikate, die das denken. Das ist ja nicht schlimm. Das sind ja Verbrecher, die auf meiner Seite sind. Das ist ja nicht schlimm, dass die Verbrecher, die auf meiner Seite sind. Nee, die sind ja nicht böse. Nein. Das sehen die vielleicht anders, die von deinen Denken auf den Weg getroffen sind. Ja, aber das kann ja keinen Nachteil, was ich für dich gemacht habe. Ach so. Es gibt immer mal wieder so ein paar Militärs, die glauben, das könnten, wenn das wirklich passiert wäre, die Aliens als, die könnten aber fremdinterpretieren, dass wir uns als Bedrohung ansehen. Ja. Also wie gesagt, ich habe das erst damit besprochen, wie wir uns verhalten müssen, damit wir auch langfristig so nicht so auffallen. Achso, ja, ich habe den so ein bisschen vermittelt, was wir machen müssen, damit wir auf normalen Sensoren, die haben auch gar nicht so viele Sensoren, aber wie wir da so ein bisschen durchs System kommen, ohne dass wir die Opposition bestimmen können. Das heißt, es ist natürlich sowieso ein Geld, aber wir machen uns das, aber das können wir hinkriegen, ich weiß nicht, wie wir das funktionieren. Das ist ja schön, aber wir können viele Sachen, achso. Und, dass die Benachbarn, ja, das ist so, das sind meist kleine Körper, die haben eben der Region nicht wirklich zu schaffen und normalerweise, ein voller Bruch dominiert nicht gern, ne? Das heißt also, du hast da relativ großzügige Steuergeschenke. Weil, ist klar, ne, dass du hier, ich sag mal, du willst natürlich immer das viele Geld, das du für die feindlichen Völker hast, auch möglichst schnell wieder ausgeben, weil er hat immer so ein, er will auf der einen Seite immer unheimlich viel Geld verdienen, auf der anderen Seite will er es nicht auf sein Konto haben. Und weißt du, sobald er irgendwie eine Größe zu machen konnte, versucht er es wirklich schnell wieder auszugeben. Es ist irgendwie so wie so ein Bogenschlag, der versucht ständig so ein großes Ding zu nehmen, aber wenn er es auf dem Konto hat, dann will er es sofort wieder ausgeben. Dummerweise ist das dann auch so alliierte Völker, die sich dann irgendwie dazu durchdringen, fürstlich noch mehr Geld zu bekommen. Und da gibt es dann auch viele kleine, oder mehr oder weniger mächtige alliierte Völker, die diese Eigenschaft eigentlich gar nicht so schlimm finden. Und dann oft auch so immer so Sachen haben. Also es gibt natürlich, man kann natürlich theoretisch jemanden ausliefern, aber ich sag mal, wenn du da, ich sag mal, deutlich über der Geiselquote bist oder so, oder zumindest nicht auffindbar oder zurzeit irgendwie noch Psychiatrie oder Geistung gestört oder der kann es nicht sein. Oder. Also ich auch so Programmierer, wenn die so ein bisschen Zeit von Bein hören können, denke ich dann, oh, was für krasse Scheiße, wenn die doch schon wieder. Das ist auch seitens der guten Programmierer auch so das Ding ist. Dass sie solche Aktionen das auch gerne haben. Und dann, weißt du, du kannst natürlich theoretisch eine Routine so schreiben, dass sie dich findet. Aber du kannst natürlich auch nach Merkmalen suchen, die nicht so auf sie zutreffen. Immer gerade, wenn du so, ich sag mal, Hochleistungsfahrzeug von Aliens kaufst, dann ist es einfach von nicht, dass die mir überhaupt nicht in den Kram passen. Und das ist natürlich immer so eine Sache, ne, was man so programmiert. Also, weißt du, ich kann hier einen Bildschirm schon mit drei Farben auf 200 Megabyte bringen. Kann ich noch in 3 Byte programmieren. Das ist doch die Frage, was man so will. Also, wir können Software-Endos aufblasen und leisten und hingekippt machen. Es gibt da fast immer schöne, sehr gut, die schick aussehen, aber scheiße sind, aber. Ach so. Ja, das ist halt so, also, ich verneige halt dazu, leicht mal so die kriminelle Szene abzuwischen. Ach so. Kommen wir mal auf deine saubere Reste zurück. Du hast ja zum Beispiel auch keine Vorstrafe. Nee, ich wurde einmal, du wurdest einmal mal schwarz in der Strafe, aber mit einem psychischen Aufnahmezustand, da kann das mal passieren, aber das war gar nicht hinkriegt, ne? Ja, das. So, deine Reste, du bist auch nicht vor Strafe hier? Nein. Hast du, ich möchte jetzt hier vor laufendem Mikro nicht so sehr über meine Vergangenheit als unter 6-Jähriger oder so eingehen. Kann sein, dass ich ganz, ganz früher in meiner Kindheit so Sachen gemacht habe, wo ich gar nicht wusste, ich wusste schon, dass das nicht in Ordnung ist, aber ich hatte auch kein Geld, was ich in ihre Landwirte jetzt zum Beispiel. Aber ich habe immer gesagt, wenn mir ein Spiel wirklich gefällt, dann bezahle ich das ganz normal. Aber Smoky Island, Lionheart und Lemmings, das waren Spiele, die fand ich gut. Da war ich, das haben auch viele Leute nicht verstanden, dass ich Spiele, wo ich so sage, die finde ich richtig gut, die muss ich ja bezahlen. So, ich habe mal ein Spiel, die ich lieber wirklich gut finde, dann 50 Euro davon drin, das habe ich noch nie eingesehen, aber. So. Zum Beispiel die Rosinen. Da habe ich 2 Professional-Lizenzen gekauft und eine Home-Premium-Lizenz. Weil ich war damals, das ist noch nie passiert, also Preacher war gefahren, also ich war weg. Und dann, das war ein Spiel, das war gut, dass ich gefahren bin. Aber Windows 7, das fand ich so total gemacht, abgewählt, dann, okay, kommt das eigentlich an, aber das fand ich so gut, dass ich einmal voll bezahlt habe, 3 Lizenzen, noch richtig legal erworben. Und nicht irgendwie in so einem Amazon, dubiosen Shop für 750, sondern einmal bei Alternate, einmal bei Con-M, einmal bei Saturn, also bei 3 verschiedenen Läden und dann auch den vollen Kaufpreis bezahlt, also nicht irgendwie so eine dubiose Pitche, wo du für 750 nur den Schlüssel bekommst, sondern mit so einem richtig zertifizierten Aufkleber, den du richtig auf den Tower klebst, mit richtigen Sicherheitsmerkmalen und so weiter. Das ist mir hundertprozentig anders als Software. Also so bin ich ja nicht. Also wenn mir eine Software wirklich gefällt, dann zeige ich auch. Ich habe mir auch ganz normal eine Lizenz gekauft. Die hatten gerade so eine Aktionswoche. Da haben wir einen 10er mal Platz gemacht. Das ist so 20 Euro. Das fand ich voll gute Software. Manchmal verliere ich auch kleinere Summen bei Projekten, wo ich denke, ne? Ja, das ist so. Also normalerweise, wenn ich so, also, ich habe noch ganz viele Musik-CDs, ganz viele Tremorys, die ich auf jeden Fall zumindest, dass wir sich getrennt haben. Ja. Und dann hat Jörg gesagt, die haben fasziniert, weil sie ja beide dann nach ihrer Leidenschaft für Musik fast so unbedingt auszudrücken hatten. Ich kenne von mir ganz wenige Künstler, wo ich denke, die haben mehrere CDs von vorne bis hinten komplett auf den Punkt gebracht. So wie Jörg und so laut zu reden sind so die einzigen, die das, ich sag mal, bei richtig vielen CDs auch wirklich gemacht haben. Die haben kein Sonnenzeichen gemacht. Die CDs hat von vorne bis hinten, ich sag mal, die auch einen Lust, also die waren immer, das wird schon so ganz groß sein. Das ist selten, also zum Beispiel Gamana, die haben auch so gute CDs, aber das ist halt so, ja. So, ich sag mal, ich finde das auch gar nicht schlimm, es gibt Leute, die kriegen ein Lied voll auf den Punkt, zum Beispiel Alison Attic, die, da hat mir auch so eine CD richtig gefallen, da fand ich gerade, ich habe auch keine Sau, die fand ich auch zur Vorherstellung, also, die hat auch so ein, zwei CDs haben die auch so oft gemacht, aber die fand ich beide richtig gut, also, und da bezahle ich sogar noch gerne. Ja. Ich habe viele CDs gehört, wo ich dann vor allem ein CD gut fand, oder Jerry Crow, die hat so eigentlich ein bisschen CDs gekauft. Einfach weil ich dachte, das das Musik, das ist jetzt von mir, also was ich glaube, was da auch genau spannend ist. Auf dem Weg schon auf die Erde, aber ich würde das so richtig für die CDs muss ja bezahlen. Ja. Fand ich. Da muss man auch schon, wenn ich einen Film so richtig gut finde, dass ich noch zahle. Weil wenn ich ein Spiel richtig gut finde, dass ich zahle. Das war immer so meine Ethik. Und von, ich habe viele Raubtiere nicht verstanden, dass, weil die bei meinen ordentlichen Tests gegangen sind. Manchmal hast du auf den Internet Absprachen, dass ich den Handy hast du zeichnen, aber dann hast du das gerade auch im Winter erfahren. Mir ist es wichtiger, dass man mal versucht, dass es knapp immer wieder was geht. Das ist auch oft so, dass eben, ich glaube, dem sportlichen Aspekt, dass es einfach nur darum geht, aber es knapp an sich und nicht, ob es das irgendwie Sinn macht. Also, ich habe oft, bezahlte Verträge, die ich denke, die habe ich erstmal geknackt und gucken, wie die so ist und denke dann so, ja danke, aber dann ab in die Mülltonne. Da gibt es oft, da habe ich schon sehr bezahlte Verträge, wo den Zeug hat, für die Friede mindestens genauso gut ist, wenn nicht besser. Und die kann ich auch nicht gerade so rausgekommen. Auch sogar Open Source. Zumindest einmal einfach so für private Sachen. Was habe ich so das Ding, dass viele Sachen dann so zwar Geld kosten, aber oft auch nur 2000 Fenster weg sind, aber davon nicht viel. Das ist auch so ein Problem, wie der Qualitätsstandard. Der Unterschied ist manchmal nicht so gerade so, wenn du denkst, wow, das ist legal. So, so eine Privacy-Funktion, dann denkst du mal wieder so, das ist eine Privacy-Funktion, die funktioniert quasi richtig. Ja, das haben wir auch gedacht. Die Frage ist, auf wie viele Sachen kann ich eingehen? Ich glaube, die kann man relativ einfach recherchieren, aber was sei, was das nicht mehr. Ich fand das auch sehr wahrscheinlich, das ist auch mit anderen Methoden. Hälfte von uns kennen den Akkinator, ne? Und ich sag mal, ich hab durch viele Seiten kein Dreck und drauf, also on, mouth, over und so. Und ich sag mal, an der typischen Mausbewegung kannst du sie erkennen. Wenn zum Beispiel du normalerweise zuerst auf die Webcam vom Sticker umklickst, danach das Google Analytics in der Stadt suchst. Also, wie gesagt, allein am Verhalten, welche Seiten du ansurfst, möglicherweise, das sind ja auch nicht so viele, kann man relativ schnell zuhören, wenn du da was gemacht hast. Das habe ich mal erklärt. Viele haben einfach so ein bestimmtes Suchverhalten, dann beim Tippen bestimmte Anschleichen da nicht, wo du ziemlich schnell zuhören kannst, ja, was du gemacht hast. Also, ganz unabhängig davon, ob das jetzt nur deine Archäologie das oder eine Fake. Also, ja, das soll ich auch sonst nicht so ins Zeug stellen. Das ist so ein Kanal gewesen. Das ist dann auch, sage ich, die dringend an Abtreibung brauchen oder zur Regierung. Das ist nur die Sache, wenn ich nachher so diese Sachen durchführe, dann denke, grenzwertig, ne, weil ich gerade so einen Machen starte und wie so Sachen durch das, das ist, mit Fließbett, die Sache bin ich immer sehr unschuldig. Auf der einen Seite, ne, ist klar, möchte meine Kinder schützen, dann möchte auch keinen Fürsten haben. Ich habe auch hier sowieso so eine Sache, Mafia ist sowieso auch immer ein heikles Thema. Ja, ein heikles Thema, ne. Vor allem, wenn diese externen Dienstleister auch Aufträge entgegennehmen müssen und so, ne. Wie Aufträge, ne? Ja. Das ist ja nur eine Fantasie. Also wenn in deiner Fantasie deine externen Dienstleister mal Labormaterial einsammeln müssen, ne? Und dann stellen die abends im Labor fest, dass da sicher einige Fälle noch fehlen. Und dass wir sehen können, dass wir dann Sachen bei dir ordern können. Die haben ja tatsächlich eine Markierung gekriegt und dann werden die, können sie sich Sachen erst nachbestellen, ja. Jetzt sag nicht, dass ich die Abfrage betreibe. Das ist mein Geschäft, das ist das war unser Volk, glaube ich, so üblich, aber ich fand das so eigentlich ziemlich inspirierend. Ja. Das mit dem Nachkauf von Bauorganen und so, dass gerade die Bauern, die halt Verräter waren, dann noch Stück für Stück hinter Sachen kamen. Ich meine, das ist einfach kreativ hier. Ja. Und die Basis, die Basis, die, ja, die muss ja auch länger werden. Ich meine, nur so ein Schiff und so eine lustige Betreibung einfach, aber wenn man dann, ich sag mal, so ein bisschen was nebenbei für Transport und Kritik und so, dann wird ja auch wieder von mir rocken kann, ne? Das ist ja klar. Frau und Kinder. Oder hast du die auch verkauft? Der hat einen echten Zweifel gewohnt, aber ich hab's trotzdem gelassen. Ich meine, das hat sich nicht fett gemacht, oder? Das ist doch, also, ja, natürlich. Man kann sein Schiff und seine Organe gar nicht schätzen, was das Dumme ist. Das ist irgendwelche Eilungs- und was die ewig Probleme zu machen, dass meine Leber so wenig ist. Ich hätte gedacht, dass wir eine Lebererkrankung haben. Und ja, den Preis gebrochen war. Das ist natürlich eine geile Hardware, ne? Klar, das ist ja eine medizinische Diagnose, weil, das ist schon, ich weiß nicht, dass das Herz erstaunlich wie die Werte ist, wie was für andere Herzen, ne? Ja, das ist das ein neues Problem bei den Medizin. Okay, nur mal Zeit checken, das ist Silvester, 2 Uhr, also, erst irgendwann, 2 Uhr, ungefähr. Dann war es weg, so. Ich war irgendwo stehen geblieben, bei. Ja, das sind Bauchfahrer, ja? Ich war gerade eine Rauchen. Doch, das stimmt, das ist fest, Rauchen, ey. Ich glaube, das ist demnächst mal aufzuhören, aber das ist noch eine Sache. Die Borg hat mir mal erklärt, die zeigt was gerade. Stimmt, der Körper, den ich in der Probe schon mal gesprochen habe, ist jetzt kein Lust und auch das Tun würde. Eigentlich müssten die ganzen Platten schon existieren für die alten Sachen, aber wie gesagt, viel schöner, wenn man das dann mal selber macht, aber. Das Spannende ist, da passiert gerade irgendwas bei den Griechenkriegern. Also, vielleicht geht das Verfahren in die Kante. Das ist natürlich viel spannender, ne, als die ganzen Ankermelden nochmal aufzuwerben. Ne. Einfach mal so ein bisschen extra zu haben. Ne. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge Probleme, wenn die einfach rauskriegen. Dass sie ihre Richtung mal besetzen müssen. Ne. Das gibt es schon Ärger. Ne. Warum es auch erstmal so wichtig ist, dass du so eine Lassensituation, wenn du so ein Problem hast mit einem führerischen System, was ein Problem mit dir hat. Und ich weiß auch nicht, also ich vermute mal, das ist die 1 Million, aber es kann auch sein, dass die andere Sachen zu sein. Und ich habe mir auch nicht so, also man hat schon einen Strafverteidiger, aber irgendwie, also, dass man so sich in der Justiz eingefunden hat und es ist auch teilweise immer schwer zu messen, was genau wollen die von einem. Ich habe noch nie so ein Verfahren vor so einem hohen Gremium gehabt, wie das so ist, was die, ich weiß auch nicht, was die richtig sagen, die russischen Tricks haben oder was bei denen liegt, ja alles, ist ja auch nur für mich, für mich geht das auch um viel, also nicht wirklich, das ist so ein Modus, ja, aber, was? Ja, ich meine, ich will einfach mal sehen, die was die Russen verstehen, also zum Glück kann ich die immer noch eliminieren, das ist ja nicht so, dass ich die am Leben lassen muss, also das ist sehr gut, einfach. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen, und gerade bei 9 sind halt auch so, dass wenn die sich an gewisse Prinzipien halten, dass das auch, wie man dann keine Option ist, ja, aber umzugehen, ne. Das ist ja auch so ein Problem, dass, wenn man halt meine 9 meint, das wäre für uns alle besser, wenn wir jetzt nicht gegen die kämpfen. Das ist halt so doof für mich, aber normalerweise passiert da nichts, also. Ich hatte noch nie, also normalerweise ist es nicht so schwer, die irgendwie umzukriegen, dass das aber passiert. Und spätestens, wenn sie sich an deine Bank gewöhnt haben, haben sie so keine Möglichkeit mehr, sowas zu machen. Ne? Ja, das war mein Plan, dass ich die Bank platt mache und dann gewöhnt sie sich an meine Bank und dann, ja, das ist auch besser für uns alle. Ne? Ich habe dann eine Bank, die zügige Überweisung korrekt durchführt und so und günstigere Tarife, bessere Zertifizierungsverfahren und so. Wenn ich eine Bank, habe ich mir persönlich da irgendwas für meine eigenen Bedürfnisse. Das ist ein bisschen angenehmer. Google einfach Suchanfrage rein, das ist das Ergebnis fertig. Natürlich habe ich da diverse Werbeblocker und Skripte verdrückt am Laufen, aber. Einfach eine Bank, die das tun, was du willst, ja. Das ist das, was ich will, das ist einfach, aber die soll ja wohl auch nicht ihren Job machen. So. Einfach, ich will einfach eine Bank. Ja, das ist auch, um irgendwie meine Geschäfte abzusichern, halt nichts Aufregendes, ne? Aber dieses Einfärben der Summen auf den Skalarwerten, das sind immer so praktisch so, ich sag mal, Striche mit hell- und dunkelblauer Markierung, wo du an der Länge des Striches siehst, was für eine Betrag ist da. Und das Dumme ist, bei vielen Sachen kannst du anhand dieser Markierungslänge ziemlich genau sehen, was das für ein Geld war, ob das jetzt so ein Garn war, weil die haben nachher relativ frustrierte Preise. Ne? Ist natürlich doof, wenn man sieht, dass das Organe waren oder so. Ne? Das fällt ziemlich schnell auf, wenn wir solche Stäbe prüfen, dass das Geld aus Organen hin war. Da heißt es vorab, die Lizenzen, ist das alles legal abgelaufen. Da habe ich natürlich auch mal so gerade bei Zerrierungen, die Bedürfnisse, dass wir Sachen beschlagnahmen wollen, einfach weil wir meinen, dass sie irgendwie dafür zuständig sind, dass das auch mal so ein Problem ist. Immer irgendwelche Leute sind, die meinen, sie müssten meinen Stoff irgendwie dicht machen oder so. Achso, warum eigentlich? Ich meine, Organhandel wird wahrscheinlich nicht nur hier illegal sein. Ja, schon, also nicht halt auf nachts. Das ist an dem Fall nachts, jetzt hat es sogar das Gruseliger, geht das aber nicht Organhandel. Achso, und die sind nicht alle so gut, dass sie denken, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine, dass meine Augen auch schon etwas älter und dass man da vielleicht nicht ein paar neue Produkte so ein bisschen anders als kompatibel sind, Organe, dass man vielleicht doch nicht meine neue Niere und so. Ja, das ist halt, hat halt ein schlechtes Image, deswegen habe ich da ja so einen Mitarbeiter, der ich dann gemacht. Das finde ich gut, Alter. Dass du das dann outsourcest, deine unmoralischen Geschäfte. Ja, ich habe gehört, das ist so ein typisches Soldatentrauma. Viele haben dann diese Schutzbeutel und da sich dann dazu schützen, dass man da irgendwie ein bisschen machen kann. Das ist nicht stimmt. Die Finger, ich habe die alle bezahlt. Ja. Und die haben dann, die das Geld drüber, die sind halt über die Schulden haben, weil sie die outsourcest. Das ist die Software, die haben sich selbst eingebaut. Die haben die sich illegal organisiert und so müssen sie damit leben. Das ist so gut, ja. Nicht wirklich. Was soll ich machen? Ich werde die Bauchstreche, die gegenlaufen lassen und einen Volker überlassen und dann dieses unwirkliche Wort der Integrität lassen. Das geht ja auch nicht. Andererseits habe ich ja gesehen, 7 auf 9 und so, dass die Box, die daraus sind, relativ schnell wieder vernünftig werden. Und da konnte ich dir nicht filmen. Das ist ja nicht einfach Windows verflickt worden. Dass dieser also, wir hatten in so einem Krieg einfach nicht die Möglichkeit, dass ich, dass mal diese vollumfänglichen Leitungen, die ganzen Organe, die hergestellt sind, ja, sie haben da halt so, so das Zügig durchgezogen. Ist halt nicht ganz so schön, aber, ja, keiner hat drei Beschäden eigentlich. Ein paar Plakate auch nicht, insofern könnten, wenn man das nicht machen will, von leicht reduzierten Hände sitzen, aber wir haben dann in der Regel das so gehört, dass die zügig dann in Krankheit bekommen, wo das absolut kein Problem ist. Dass zumindest halt ein paar Leute wollten uns verrecken, die das nicht wieder haben. Und die waren so schon mal schuldig markiert gewesen und dann hatten wir halt das Problem, dass wir die für die versucht haben, die zu Geld zu machen. Ja. Aber wie gesagt, normalerweise, wenn das zum Beispiel so ein Dieter Kegune im Netzwerk war, der zweifelsohne dem passiert ja nichts. Der hat sogar Vorkaufsrechte, weil er gar nichts hat, gar nicht Probleme. Deshalb müssen diverse Regierungen halt Ansprüche erhoben werden. Und ja, das ist nicht das Problem, ne? Dass der irgendwelche Regierungen Ansprüche erheben, ne? Und meinen, du kannst dich hier einfach auf eigene Faust Rocktechnik verkaufen. Das ist aber, gibt es letztes Mal von Netzstimmen, dass irgendwelche Regierungen meinen, dass das so nicht geht, dass ich hier meiner etwas verpeilten Freundin die Möglichkeit gebe, an uns unbekannte Aliens irgendwelche Rocktechnik zu verkaufen. Also wir haben die natürlich letztes Mal so gründlich links gesteckt, ob da zum Beispiel so Zahlen drin sind oder irgendwelche Funktionen, die einen zum Bock machen, um dann ihr Netzwerk aufzubauen. Finde ich das irgendwie so irgendwelche Naniten drin sind, die dann einen so einen Effekt führen, dass wir die Box wirklich da haben. Das wollte ich auch nicht sehen. Haben wir die auch jetzt Monate wirklich durchgecheckt, ob da gefährliche Sachen passieren, wenn man die verkauft. Normalerweise hat jetzt irgendeine Führung dass ich die nicht einfach verkaufen darf, die Sachen. Also, echt nicht? Nein, das ist das. Ja, das ist halt zwar irgendwie eine Fantasie, diese Welt, aber es gibt ja dann scheinbar so Leute, die meinen, ich kann das nicht einfach so. Man will schon Aliens verkaufen. Ach, die meinen, sie könnten das nicht einfach so verticken, wie sie lustig sind, und das ist ja nicht doof. Ich hab da viel Geld bezahlt, dass sie den auch gleich wieder abgenommen haben, ne? Ja, und trotzdem ist es ja auch, ich hab da viel, ja, ich hab da lange noch einen Tisch durchgeführt, wie sie den abnehmen, das ganze Zeug, ja. Wie du sagst, das kann ich einfach so, das ist nicht so schwer. Ein bisschen Glück und ein bisschen, was das gerade alles für ein, was ist halt viel übrig. Und da dachten sie sich so, dass ihre Freundin, da hier einen kleinen Wurfhandel aufmacht, in der Hoffnung, dass sie so ein bisschen sich hobbymäßig damit beschäftigt, sollten hier, Wurfcyberhalte anzulegen. Und jetzt merkst du, dass da irgendwelche Regierungen scharf drauf sind, ja. Ja, das ist schon länger das Problem, aber ich versuche da irgendwie noch kurz in Strom zu kommen, das ist ja natürlich. Das Dumme ist, weil die, kennt das ja, die Bundesregierung hat ja auch immer so das Problem, dass du nicht überall hin die ganze Waffen einfach so verkaufen darfst. Es gibt da ja immer so parlamentarische Gremien und die ganzen Papierkram und du kannst ja nicht einfach irgendwelche mehr oder weniger legal organisierte Borkhardware einfach so eigene Typen verticken an irgendwelche unbekannten Wesen. Ich hatte auch Verständnis für das, was nicht wirklich geht, aber dass zum Beispiel auch die Regierungsverschiebung, dass jetzt eine Erdregierung wäre oder mehrere, dass ich die dann einfach so unentgeltlich überlassen würde. Ich meine, ich habe das Ganze von dem eingetragen als Kaufmannsgesellschaft und habe den angeboten, ich zahle ganz normal den Stiftungssteuersatz, zahle die Kirchensteuer, die Evangelien ganz normal. Also, ja. Also ganz normal die 9% und das Ding ist, die Aliens, die kriegen ja auch noch ein bisschen was. Aber dafür kann ich dann alles behalten. Ja. Also wir haben dann auch überlegt, also angeblich hätten wir eine Aktienfirma machen müssen, unseren Grenzkampf, aber irgendwann ganze Leute wollten die Aktien nicht. Das war natürlich das ist doof. Ja. Ja. Das Ding ist, man muss bestimmte Sachen was kaufen, aber das ging ja alles nicht. Die wollten da nicht mitmachen. Wieso nicht? Also, verschieße ich mir, die haben das nicht hier drin, aber ich nehme mal stark an, dass sie es besser fanden, wenn ich das selber mache. Dann habe ich halt die Aktien zurückgekauft, dass die auf dem Markt waren und dass sie in den Koffer für das umgewandelt. Oder halt als Stoff oder so. Auf jeden Fall wollte ich einfach, dass die Regierung möglichst viel von dem Geld abbekommt, damit sie sich da schön nachverkaufen kann, weil viele Sachen kannst du als normaler Zivilist so einfach nicht erwerben. Das geht dann nur über Regierungssachen. Ich kann nicht einfach viele Sachen einfach so als was normal oder nicht umsetzen. Also gerade was nicht geheim oder Partie angeht. Oder es gibt einfach viele Einschränkungen, die man als normaler Mensch hat. Also das Einschränkungen, ja. Es gibt da Einschränkungen, die Gas zu erwärmen lassen, nicht funktioniert das, ja. Ja. Das ist natürlich doof, ne? Ja. Und dann das Zeug bezahlt und das Geld, das habe ich auch eingenommen. Ja. Das ist zumindest, das willst du nicht verkaufen. Ja, das weiß ich nicht. Also, das sollst du nur rumliegen. Ich weiß nur nicht, wie ich das verkaufen soll. Ein Teil habe ich schon abgezweigt, also. Da habe ich ein paar nette Leute getroffen, die das Zeug jetzt dann verwaltet haben. Ich weiß nicht, wie das eigentlich alles so war. Ich habe da wohl Leute gefunden, die Bilder in der Lage sind, das zu vertecken. Das ist immer so ein riesiger Geschäft, weil die Regierung hat mir gesagt, nach einem Zeit über Ansprüche, wo wir noch Leute von mir aus Hotel raus. Naja. Ich hab's bei den von mir verkauft. Ja. Wieso? Ja, hast du mal. Ich hab voll den Husten. Ich soll weniger rauchen. Ich hab voll den Husten. Ja, shit, ey. Auf jeden Fall fand ich mal. Ich dachte, eigentlich könnte man eine Erklärung auflegen, oder? Mit Luna und so. Ja, weil die auch schon auf jeden Fall drauf hat. In dem Fall habe ich vorher schon mal verhauen. Echt. 3 Stunden haben wir uns geredet, ey. 3 Stunden ist Jona, der erzählt, das hier. Also, das Jona ist, Türkei ist ein Charakter auf die Online. Das ist einfach gut. Klar. Das Ding ist, irgendwie in meiner Fantasie, die ich gerade so stelle, ist das so, dass ich die im Versatz von ihr auch bekomme. Also, zum Beispiel diesen Tosch-Adaption-Strip, dann ist das wirklich so, dass das keine soziale Regelung ist, sondern man passt sich an die soziale Struktur individuell an. Und das merke ich auch, dass ich, seitdem ich das Ding habe, dass ich mich sehr schnell einzelnen Leuten anpasse. Das natürlich, das Ding ist, das war was, wo ich merke, ich war, dass bei der Transition, man kriegt das nicht so richtig mit, ne, aber man merkt halt, dass das Gewicht ein bisschen drauf ist an der Stelle und so, das ist schon ein bisschen unheimlich gewesen. Und ja, das war natürlich okay, ne? Ach, das ist ja nicht schlimm, das ist ja natürlich die Hochleistungsrasse. Das ist so, Hochleistungsrasse, ja. Das ist mir, ich hab dann ganz viele Schiffe gekauft, dann haben sie die wieder Touren gekauft, die haben dann festgestellt, dass sie ihren Sparbundeskämpfer an mussten, und dann mit den ganzen Schatten an den Losek-Rand. Ja. Und, ja. Und ich denke, wieder an Losek-Rand rum und erfolgt da Paper-Technologie und so. Und für Touristen wirklich schön, ne? Ich habe mir gehofft, dass ich dachte, das ist so ein bisschen Roleplay-mäßig und dann dachte ich, so schneide ich nochmal Touristen durch. Die werden natürlich noch auf die Idee kommen, Touristen wollen was da in den Schüssel ist und mir ein paar richtige Touristen schicken. Und dann festzustellen, dass das vielleicht Spione sind, aber ich das bewusst auch anlegen, dass sie da ihre Matur auch Zauberschutzschritte haben. Ich habe dann so ein bisschen dafür konzentriert werden, also ich habe vielleicht 3 Heime auf die 5 Schiffen besetzt und die ich nicht erobert habe, ich stehe da mit Ohren und. Ah, genau, mein Husten ist ja auch Pause zu kriegen, ja, das ist übel. Und, das Ding ist, ja, da sind ein paar Marine-Pool, die habe ich mal gekauft und Patentoren und dann haben wir einen mit genutzt, um so ein bisschen fit zu machen und dann kriegen wir schon so ein Luxus, die Steine abgeholt und kriegen halt alle möglichen Decken, Luxus-Sachen und. Das ist halt ein bisschen Touristik, das ist nicht wirklich sinnvoll, aber ich mache das ganz gerne so, mit Touristen und mit zu füttern. Das funktioniert nicht wirklich mit der Spielmechanik, aber ich finde das immer noch interessant. Aber auch so Tumorzwecken und so. Ja. Das ist zum Beispiel, dass ich auch mit Situationen, als ich schon gesagt habe, so Wahrnehmung habe, zum Beispiel, als sie so Metallschalten im Körper und es ist sehr merkwürdig auch, dass die dann so Probleme hat, die ich gar nicht weiß, hat, dass sie ohne, ich sag mal, Schutz und so, hier relativ kurze Zeit noch bleiben kann und so. Einfach weil die Bakterien hier für sie nicht gut sind. Die brauchen relativ strikte Umgebung, kannst du das? Das ist sicher auch nicht. Und ich darf auch den Lernapparat einfach abschalten. Nur ganz kurz, weil das sehr schädlich ist für sie. Wenn die nicht angeschlossen sind, dann kriegen die ziemlich schnell Hirnschäden. Ich weiß auch nicht, wieso, aber das ist halt ein bisschen doof. Und so wirklich prickeln ist so im Klimaverkehr mit der Augen, also gerade hier, ähnlich mit diesen komischen Dingern, die da, aber das ist alles sehr schwierig, aber wir verstehen uns auch ganz gut. Also, wenn ich neige dazu, wenn das der KI ist, die immer so ein bisschen in der Frage Software-Bildung zu drücken, aber da ist sie exklusiv dagegen. Also, die meiste Fitze, die macht das auf jeden Fall ganz gerne eigentlich, glaube ich. Die ist wirklich eine Frage. Ich neige dazu, halt, wenn man so eine Frage zu zeigen, gerade wenn man mit KI ist, und ich weiß nicht, Have oder wenn du ihn geklont hast, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als das Umschalten eines Browsers, wenn ich da irgendwie Skin-Injektoren reinkomme und so. Achso. Und weil die Regierung irgendwie so ein bisschen Spitz bekommen hat, dass du hier ein illegaler Technologie vorhast, was nicht in die Node zum Amazon ist. Also viele sagen, das ist Lowback, aber wie gesagt, jetzt angeblich braucht die Kuppe irgendwie viel Zeit und viele Kunden bis sie da sind und bis dahin haben sie mein Schiff geplündert und auch schon lange weg. Also das ist mehr so ein psychologischer Effekt. Achso. Ja. Und da erforscht das jetzt gerade, ja. Ja. Das einmal mit den Zwergmustern. Ja, das muss ich jetzt auch nochmal erzählen, ne? Also, kann man das durch, ne? Inzwischen machen wir wieder. Naja, wieso? Das ist einfach so. Ich meine, ich muss jetzt ja die Story nicht so aufschreiben, aber, ja.